Und jetzt hören wir Hartwig Tegeler, der in dieser Woche die erfolgreichsten 5 Filme im Arthouse-Genre vorstellt. Ich dachte, wir versuchen mal was Großes. Hat er den Final Cut? Nein. Hören Sie, tun Sie das Richtige. Was? Oder aber Ihr großer Auftritt in Cannes wird abgesagt. Und ich nehme Ihnen den Film weg und schneide ihn selber. Platz 5. Still Alice von Richard Glatzer und Wash Westmoreland. Es stimmt was nicht mit mir. Ein Satz wie ein Dämon, der aus Julianne Moore als 50-Jähriger, die Alzheimer hat, eines Nachts herausbricht. Es stimmt was nicht mit mir. Ein Satz, der in seiner Einfachheit trifft, in seiner ganzen Dramatik. Denn Kino wie Still Alice funktioniert eben, weil wir, wenn wir ein bestimmtes Alter erreicht haben, gar nicht anders können, als unsere eigene Angst vor dem Abgleiten in die Demenz auf Alice zu projizieren. Wenn eine Geschichte über Krankheit oder Behinderung dann nicht in Rührseligkeit erstickt, so wie es ganz aktuell passiert im Hilary Swank-Film »Das Glück an meiner Seite«, sondern wenn ein Film die Gefühle der Protagonisten ernst nimmt, dann lohnt sich das Anschauen des Unerträglichen, das Still Alice verhandelt. Platz 4. Verstehen Sie die Belliers? Von Eric Latigot. Natürlich sind die Belliers nicht unerträglich, sondern im Gegenteil sympathisch in ihrem Chaos, wie in ihrer Liebe zueinander. Die gehörlose Mutter, der gehörlose Vater, der gehörlose Sohn und die Tochter, die hören und sehen kann. Sie managt das Leben ihrer Familie, aber es ist keine Überraschung, dass sie den Ausbruch, der ein Aufbruch ist, schafft, ohne die Liebe zu verlieren, wenn sie weggeht nach Paris. Das ist zugegeben vollkommen vorhersehbar, entwickelt aber einen Sog, weil dieser Film prall ist von Lebensbejahung. Und wir haben das paradoxe Gefühl, dass uns diese Figuren trotz der vielen Klischees eines Feel-Good-Movies nicht anlügen. Es bleibt mit anderen Worten, ich verstehe es auch nicht wirklich, ein Kinogeheimnis, warum solche Filme manchmal betörend, manchmal aber eben unerträglich sind. Platz 3. Das ewige Leben von Wolfgang Mornberger. Also Unerträglichkeit von Szenen, von Figuren, von dem Ausdruck eines Schauspielers, wo es einen schaudert, anwidert, abstößt und nicht loslässt. Ihr wollt mich entschuldigen? Tobias Moretti ist unerträglich schmierig in diesem weiteren Brenner-Krimi von Wolfgang Mornberger. Schmierig. Trinkt ihr Bier? Aalglatt. Dabei aber gleichzeitig von einer von den Scheißprosecco kriegst du nur aus der Haut brennen. Ja, asigen Gefährlichkeit. Widerlich, diesem Typen auf die Fresse zu schauen. Was denken Sie von Scheudämpfer? Und genau das erzeugt natürlich den Sog, wenn sich zu dem grotesk Absurden von Das ewige Leben Tobias Moretti quasi dazu mischt mit diesem psychopathologischen Ausdruck. Gruselig, grauenhaft, unerträglich und natürlich großartig. Platz 2. Elsa von Oliver Hirschbiegel. Oliver Hirschbiegel hat die Darstellung des Unerträglichen, der Hinrichtung eines Menschen, so weit getrieben, so weit wie das Kino, wie ich es empfinde, gehen kann. Kino, das den Tod, die Folter, die Erniedrigung des Menschen durch ein mörderisches System ernst nimmt, dem ein Bild geben will. Hirschbiegel zeigt das Gesicht des Hitler-Attentäters Georg Elsa am Ende seines Films vor dem Genickschuss. Der großartige Elsa-Darsteller Christian Friedl spielt die Erwartung des Todes, die Angst vor ihm, aber auch ein Resignieren. Mehr sehen wir nicht. Kurz davor wird im Film Elsa der Rücken und der Unterleib eines Widerstandskämpfers gezeigt, den die Nazis nach dem Stauffenberg-Attentat mit Draht am Fleischerhaken in Plötzensee aufhängen. Alles von hinten gezeigt. Kein Gesicht, nur die Kreatur, die erstickt, die kämpft, die zappelt, zuckt. Mit diesen beiden unterschiedlichen, vollkommen unerträglichen Todesbildern holt Oliver Hirschbiegel die Humanität in seinen Film. Platz 1. Best Exotic Marigold Hotel 2 von John Madden. Man könnte natürlich denken, dass uns auch eine Geschichte über alte Leute, die sich in ein indisches Luxushotel zurückziehen, dass so ein Film für uns Kinogänger auch schwer zu ertragendes über den letzten Abschied bereithält. Nix da. Das Drehbuch hat alles weggebügelt und präsentiert rassistische Stereotypen über den ewig sabbelnden, minderbemittelten, aber durchweg geschäftstüchtigen Inder, den Dev Patel unerträglich grimassierend gibt. Dieser Mix ist auf gänzlich andere, läppische Weise nicht wirklich unerträglich, nur, naja, ersparen Sie es mir.